Erster Josef ging zum Pharao. Er sagte, mein Vater und meine Brüder sind hier. Sie kommen aus Kanaan mit ihren Tieren. Sie sind jetzt in Gosen. Zweiter Josef nahm 5 von seinen Brüdern mit. Er stellte sie dem Pharao vor. Dritter, der Pharao fragte die Brüder, was ist eure Arbeit? Sie sagten, wir sind Hirten. Unsere Väter waren auch Hirten. Vierter, sie sagten zum Pharao, wir wollen hier bleiben. In Kanaan gibt es kein Gras für unsere Tiere. Die Hungersnot ist dort sehr schlimm. Bitte lass uns in Gosen wohnen. Fünfter, der Pharao sagte zu Josef, dein Vater und deine Brüder sind zu dir gekommen. Sechster, das Land Ägypten gehört dir. Lass deinen Vater und deine Brüder im besten Teil wohnen. Sie können in Gosen leben. Wenn sie gute Hirten sind, sollen sie auf meine Tiere aufpassen. Siebter, Josef brachte seinen Vater Jakob zum Pharao. Jakob segnete den Pharao. Achter, der Pharao fragte Jakob, wie alt bist du? Neunter, Jakob antwortete, ich bin 130 Jahre alt. Mein Leben war kurz und schwer. Ich bin nicht so alt wie meine Väter. Zehnter, Jakob segnete den Pharao noch einmal. Dann ging er weg. Elfter, Josef gab seinem Vater und seinen Brüdern Land in Ägypten. Es war im besten Teil des Landes, in Ramses. Der Pharao hatte das so befohlen. Zwölfter, Josef gab seinem Vater und seinen Brüdern Brot. Er gab jeder Familie genug für alle Kinder. Dreizehnter, es gab überall kein Brot mehr. Die Hungersnot war sehr schlimm. Die Menschen in Ägypten und Kanaan hatten keine Kraft mehr. Vierzehnter, die Menschen kauften Getreide bei Josef. Josef sammelte das ganze Geld in Ägypten und Kanaan. Er brachte das Geld zum Pharao. Fünfzehnter, das Geld in Ägypten und Kanaan war alle. Die Ägypter kamen zu Josef. Sie sagten, gib uns Brot. Wir wollen nicht sterben. Wir haben kein Geld mehr. Sechzehnter, Josef sagte, gebt mir eure Tiere. Dann gebe ich euch Brot für die Tiere. Siebzehnter, sie brachten ihre Pferde, Schafe, Rinder und Esel zu Josef. Josef gab ihnen in diesem Jahr Brot für ihre Tiere. Achtzehnter, das Jahr ging zu Ende. Im nächsten Jahr kamen sie wieder. Sie sagten, wir haben kein Geld und keine Tiere mehr. Wir haben nur noch uns selbst und unser Land. Neunzehnter, warum sollen wir sterben? Kaufe uns und unser Land für Brot. Wir wollen Diener des Pharaos sein. Gib uns Samen zum Pflanzen. Dann bleiben wir am Leben. 20. Josef kaufte das ganze Land in Ägypten für den Pharao. Jeder Ägypter verkaufte sein Feld. Die Hungersnot war zu schwer. Das Land gehörte nun dem Pharao. 21. Josef machte das Volk zu Dienern im ganzen Land Ägypten. 22. Nur das Land der Priester kaufte er nicht. Der Pharao gab den Priestern Essen. Sie mussten ihr Land nicht verkaufen. 23. Josef sagte zum Volk, ich habe euch und euer Land heute für den Pharao gekauft. Hier ist Samen für euch. Ihr könnt die Felder bepflanzen. 24. Wenn ihr erntet, müsst ihr einen Teil abgeben. Ein Fünftel gehört dem Pharao. 4 Teile dürft ihr behalten. Das ist für Samen und für eure Familien. 25. Sie sagten, du hast unser Leben gerettet. Wir wollen Diener des Pharaos sein. 26. Josef machte daraus ein Gesetz in Ägypten. Ein Fünftel der Ernte gehört dem Pharao. Das gilt heute noch. Nur das Land der Priester gehört nicht dem Pharao. 27. Die Israeliten wohnten in Ägypten im Land Gosen. Sie bekamen dort Besitz. Sie hatten viele Kinder und wurden ein großes Volk. 28. Jakob lebte 17 Jahre in Ägypten. Er wurde insgesamt 147 Jahre alt. 29. Jakob merkte, dass er bald sterben würde. Er rief seinen Sohn Josef. Er sagte, versprich mir etwas. Begrabe mich nicht in Ägypten. 30. Ich will bei meinen Vätern liegen. bringe mich aus Ägypten weg. Begrabe mich in ihrem Grab. Josef sagte, ich werde es tun. 31. Jakob sagte, schwöre es mir. Josef schwor es ihm. Dann verbeugte sich Jakob auf seinem Bett.